Verlier den Mut nicht auf dem Weg. Am Horizont scheint Licht, die Last zu Jesu Füßen leg. Schau auf in sein Gesicht, sag ihm, o Herr, du kennst mein Herz. Meine Sehnen geht zu dir, nur du kannst stillen meinen Schmerz. Mein Jesus, hilf du mir. Mein trüber Blick schaut himmelwärts in deine Ewigkeit. Du hörst mein Seufzen, kennst den Schmerz, die Last der Einsamkeit. Hör mein Gebet, erhör mich bald, eil mir zur Hilfe schnell. Es ist so dunkel hier und kalt, mach du es warm und hell. Vergisst du meine Lieben nicht, Herr, lass sie nicht allein. Sei du bei Nacht ihr Sternenlicht, bei Tag ihr Sonnenschein. Im Winter mach das Haus du warm, vertreibe jeden Schreck. Nimm du sie zärtlich in den Arm, wisch ihre Tränen weg.